Das ist Ghetto-Mucke, bis der Club explodiert. Fühlst du, wie der Bass hier vibriert? Yeah, yeah. Lass uns keine Zeit verlieren. Kanli, er zum King kandidiert. Das ist Ghetto-Mucke, bis der Club explodiert. Fühlst du, wie der Bass hier vibriert? Yeah, yeah. Lass uns keine Zeit verlieren. Kanli, er zum King kandidiert. Yeah, das bin ich, das ist Kanli, das ist Entertainment. Drück auf Replay. Weil andere Rapper gay sind. Aha. Lederjacke, Air Max und der Straßenslang. Bonnie, klick auf U-Jits, wie ich Sarah Bang. Glamour-Welt und ich zähle die Scheine. Mit Lunge voller Weed pump ich die Zeile. Deutsche Ed Hardy, Vodka Bacardi. Wie ein Panzer stürm ich deine Party. Bassbox, ich chill im VIP-Bereich. Schweißtropf, sie macht ihre Beine breit. Wow, ich hab das Know-How. Aha. Rachel Star chillt auf meiner Couch, yeah. Der Asphalt vibriert im BMW. Der Bass knallt in der Spielothek. Ding Dong, der King Kong, und bringt den Sound wie King Kong, yeah. Das ist Ghetto-Mucke, bis der Club explodiert. Fühlst du, wie der Bass hier vibriert? Yeah, yeah. Lass uns keine Zeit verlieren. Kanli, er zum King kandidiert. Das ist Ghetto-Mucke, bis der Club explodiert. Fühlst du, wie der Bass hier vibriert? Yeah, yeah. Lass uns keine Zeit verlieren. Kanli, er zum King kandidiert. Ende hoch, oh. Das hier ist ein Überfall, war ich gnadenlos. Deutschrap, Überfall, aha, der Popstar, aha. Aha. Du Opfer. Erich Kanli, aka Ghetto Rockstar, das Ort in Jeans von Hugo Boss. Bassbanger ist jetzt mein Job. Ich chill nur mit schönen Frauen. Du hast hier nichts zu melden, du Clown. Es geht ab um Mitternacht. Vielleicht seh ich deine Süße heute Splitternacht, yeah. Nightlife, ich mach die Nacht zum Tag. Keine Zeit für deine Spastiker-Parts. Die Cops kommen, nein, du weißt nicht, wo der Dealer wohnt. Ein falsches Wort und du bist auf der Intensivstation. Der Sound zieht durch deine Stadt, yeah. Erich Kanli, Digga, Schachmatt. Aha. Das ist Ghetto-Mucke, bis der Club explodiert. Fühlst du, wie der Bass hier vibriert? Yeah, yeah. Lass uns keine Zeit verlieren. Kanli, er zum King kandidiert. Das ist Ghetto-Mucke, bis der Club explodiert. Fühlst du, wie der Bass hier vibriert? Yeah, yeah. Lass uns keine Zeit verlieren. Kanli, er zum King kandidiert. Das ist Ghetto-Mucke, bis der Club explodiert. Fühlst du, wie der Bass hier vibriert? Yeah, yeah. Lass uns keine Zeit verlieren. Kanli, er zum King kandidiert. Das ist Ghetto-Mucke, bis der Club explodiert. Fühlst du, wie der Bass hier vibriert? Yeah, yeah. Lass uns keine Zeit verlieren. Kanli, er zum King kandidiert.